Erster O, Land, das jenseits der Flüsse von Kusch liegt und dessen Geräusch wie ein Schwirren klingt. 2. Dieses Land schickte Boten in Papyruskähnen über den Nil. Geht, ihr schnellen Boten, zu diesem großen und starken Volk, das weithin gefürchtet ist und dessen Land von Flüssen durchzogen wird. Dritter, alle Menschen auf der Erde sollen aufmerksam sein, wenn ein Zeichen auf den Bergen aufgestellt wird, dann schaut hin, und wenn eine Posaune geblasen wird, dann hört zu. Vierter, denn der Herr hat zu mir gesagt, ich werde ruhig bleiben und von meinem Platz aus zusehen, wie die angenehme Wärme im Sonnenschein oder wie der Tau in der Hitze der Erntezeit. Fünfter, denn bevor die Weinlese beginnt, wenn die Blüten vorbei sind und die Knospen zu reifen Trauben werden, wird er die Reben mit Winzermessern abschneiden und die Ranken entfernen und zerbrechen. Sechster, sie werden den Raubvögeln der Berge und den Tieren des Landes überlassen, so dass die Raubvögel den Sommer dort verbringen und alle Tiere des Landes den Winter. Siebter, zu dieser Zeit werden dem Herrn der Heerscharen Geschenke gebracht werden von dem großen und starken Volk, das weithin gefürchtet ist und dessen Land von Flüssen durchzogen wird. Diese Geschenke werden zum Berg Zion gebracht, dem Ort des Namens des Herrn der Heerscharen.